träumt, erfasst mich ein Sehnen, und ich denk unter Tränen an verlorenes Glück. Wenn abends die Heide träumt, dann rufen die Sterne, ja, so hell in der Ferne, dein Bild mir zurück. Wie schön war jener Sommertag, wir gingen Hand in Hand, so selig durch den Rosenhag, als wär sein Zauberland. Wenn abends die Heide träumt, erfasst mich ein Sehnen, und ich denk unter Tränen an dich nur zurück. Wie oft hat uns das Leben der Sehnsucht Schmerz gebracht, uns Lust und Leid gegeben bei Tag und Nacht. Die Zeit, sie mag verrinnen im Meer der Ewigkeit. Heut flieht mein stilles Sinnen so weit, so weit. Wir gingen Hand in Hand, so selig durch den Rosenhag, als wär sein Zauberland. Wenn abends die Heide träumt, erfasst mich ein Sehnen, und ich denk unter Tränen an dich nur zurück.